Ja, okay, ihr wisst Bescheid, Mann. Hier ist unser Album Business, Mann. Ihr Business, Ficker, Mann. Okay? Das ist mein Homie King Shock. Ich hab gedacht, ich rap mal nicht aufs Intro. Und hört euch einfach okay. den Shit an, ihr Ficker. King ja, Shock. Business. Ja, Mann. Let's go. Es ist so heiß, dass der Asphalt schmeißt. Der Name des Rappers, der sich jetzt oben hält. King Shock, Homie, das hier ist mein Intro. Ich mach keine Werbung wie Hillary Clinton. Rappen aber nicht wissen, was Tag bedeutet. Bis zu diesem Tag hat man mich auf der Street verleugnet. Mein Album kommt, schlechte Zeiten für Hater. Ihr meint mit ner Disc, scheißt man Paper. Ich zeig euch Stuten, jetzt wie man Tracks macht. Gegen mich, ihr schon betten und ich mach dich platt. Business, ich dreh Geschäfte auf der Straße. Deine Single kannst einpacken, oh Mann, was für ne Blamage. Nach diesem Mal weißt du, was Gangster ist? Ich bin Rapper, bring Track raus, mach sie zum Hit. Jetzt sind alle ruhig, keiner redet über Rap. Motherfuckers ohne Style, hört jetzt den Track. Los, komm, bringe den Killer aus deiner Gegend. Das ist mein Intro, ich warte auf den Geldregen. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Los, komm, bringe den Killer aus deiner Gegend. Das ist mein Intro, ich warte auf den Geldregen. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Was geht ab an deinem Block? Eins gegen eins und der Winner ist King Shock. Hey Mann, hör doch, ich bin top. Merk ihr meinen Namen, du Fotze, King Shock. Die Street ruft mich Bro, ich mach ein Album für euch. Ich bin auf Ecstasy und die Biatch wird feucht. Für viele ist diese Diss ne Überraschung. Viele Hater sucht noch bei Kindern nach Überraschung. Du Ficker, addest mich auf MySpace, my page. Schau in den Himmel, Ficker, du siehst my face. Sunshine, Punchline, Einsatz, ganz klein. Lutsch mein Schwanz, New Ära, deines ganz klein. Scheiß auf deine Idole, ich schieß Rhymes wie ne Pistole. Du Bäcker, ich Rapper, ich verehre Don Corleone. Ich lach mich kaputt, ihr seid La Familia. Ich bin Süditaliener von Campania bis Sicilia. Jeder ist hier versichert, aber beim Pate wie beim Poker, ich vier Asse und du die Arschkarte. Dein Ruf wird zerstört, I'm a King. Hör doch rein, du Fotze, hör wie ich kling. Los, komm, bringe den Killer aus deiner Gegend. Das ist mein Intro, ich warte auf den Geldregen. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Los, komm, bring mir den Killer aus deiner Gegend. Das ist mein Intro, ich warte auf den Geldregen. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Vita-K, so nannten mich die Leute aus meiner Klasse. Heute raub ich Leute aus der obersten Klasse. Du drehst Runden auf einer alten Vespa. Alpha ist der Standard für einen Italo-Rapstar. Keine Limo, Baby, das Geld reicht nicht aus. Illegal Tuning, Homie, so schaut's hier aus. Du meinst, deine Lyrics wirken kriminell. Kollege, hör mir zu, du wirkst homosexuell. Du Hund, jetzt bellst, abgestochen auf dem Boden fällst. Du machst Oldschool, meine Rhymes sind aktuell. Wo sind jetzt die Rapper der Zukunft? Alles nur Faker, Hater kommt zur Vernunft. Ich bin da, dein Image jetzt schrumpft. King Shock, Homie, und du wirst gebumst. Du glaubst nicht an mich, ihr werdet jetzt sehen. Ich werd mit JPP bei dir dumm stehen. Los, komm, bring mir den Killer aus deiner Gegend. Das ist mein Intro, ich warte auf den Geldregen. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Los, komm, bring mir den Killer aus deiner Gegend. Das ist mein Intro, ich warte auf den Geldregen. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Nigga, hör mir zu, denn das ist echter Hip-Hop. Was geht ab an deinem Block? Eins gegen eins und der Winner ist King Shock. Hey Mann, hör doch, ich bin top. Merk ihr meinen Namen, du Fotze, King Shock. Was geht ab an deinem Block? Eins gegen eins und der Winner ist King Shock. Hey Mann, hör doch, ich bin top. Merk ihr meinen Namen, du Fotze, King Shock.